Kundgabe 4848. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02.1950. Tätigkeit der Diener Gottes in der letzten Zeit. Ihr werdet es erkennen, wann eure Zeit gekommen ist, wann ihr auftreten sollet, um mein Wort zu verkünden allen, die in Not sind. Denn euer Herz wird es euch sagen. Ihr werdet euch innerlich gedrängt fühlen, zu sprechen von meinem außergewöhnlichen Wirken an und in euch, von meinem Wort und von dem Herannahen des Endes, um den Mitmenschen zu helfen, die falsche Wege wandeln und darum in der irdischen Not zu erliegen glauben. Und ich werde euch unterstützen in jeder Weise. Ihr werdet es fühlen, dass ich selbst bei euch bin, so ihr redet für mich und mein Reich, für meinen Namen. Und ihr werdet eifrig tätig sein, weil euch eure Tätigkeit beglückt und ihr trotz der Not um euch wenig davon betroffen seid. Denn ich wirke offensichtlich an meinen Dienern auf Erden. Jeder Mensch kann es erkennen, welcher Segen aus der Verbindung mit mir erwächst, so er nur ein offenes Auge und ernsten Sinn hat und sich nicht bewusst gegen mich stellt. Ich will euer Begleiter sein auf allen euren Wegen. Ich will euch führen dorthin, wo ihr dringend benötigt werdet. Denn euer Wirken wird nur von kurzer Dauer sein. Und darum soll die Zeit ausgenützt werden, um vielen Menschen das Reich Gottes anzutragen. Denn dann folget wieder eine Not anderer Art, Bedrückung und brutale Maßnahmen von Seiten irdischer Gewalt gegen alle, die den Glauben an mich, den Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk in sich tragen. Dann wird sich ein jeder entscheiden können, der euch zuvor gehört hat, und die Entscheidung wird ihm leicht fallen, so er mein Wort, das ihr ihm zugetragen habt, aufgenommen hat in sein Herz. Dann wird auch er zu der Schar der Meinen zählen können. Dann wird er gleichfalls streiten für mich, wenn auch nicht offen, so doch durch sein Bekennen vor der Welt zu mir und meinem Namen. Es muss noch viel Saat ausgesät werden und dafür gesorgt, dass der Acker auch gut vorbereitet ist und die Saat aufnimmt. Und darum muss zuvor noch viel Arbeit geleistet werden, wozu ich euch Dinge und eure Wege lenke, dass ihr sie auch ausführen könnet, so ihr dazu willens seid. Ich brauche euch und setze euch daher auch in den Stand, mir dienen zu können. Ich ebne alle Wege für euch. Ich stelle euch dorthin, wo ihr erfolgreich wirken könnet für mich. Ich bilde euch aus für eure Lehrtätigkeit und gebe euch Kraft dazu. Ich sorge für euch, auf dass ihr unbelastet von irdischer Sorge euch dem Dienst für das Reich Gottes widmen könnet. Und ich spreche zu euch durch euer Herz, wenn es Zeit ist, dass ihr eure Lehrtätigkeit aufnehmet. Was ihr tun sollet für mich und mein Reich, das müsstet ihr aus freiem Willen tun. Und darum muss es euch Freude machen, das heißt, ihr selbst müsstet so durchdrungen sein von eurer Aufgabe, dass ihr sie erfüllet, getrieben von innen, aus Liebe zu mir und zum Nächsten. Mein Wort muss euch so erfüllen, dass ihr es auch euren Mitmenschen zuleiten wollet, und dies besonders, so die Notzeit kommt, die ich euch angekündigt habe, stets und ständig. Dann wird nur mein Wort die Menschen aufrichten, und dann ist eure Stunde gekommen, für die ich euch vorbereite. Dann werdet ihr meinen Auftrag spüren im Herzen und eifrig tun, was ich verlange von euch. Dann werdet ihr als meine Jünger der Endzeit tätig sein, an der Erlösung irrender Seelen aus Liebe zu mir und zu den Mitmenschen. Amen.